Kundgabe 3291. Empfangen durch Bertha Dudde am 12. und 13.10.1944. Gottes Stimme. Wirken des Satans. Glaubenskampf. Eine kleine Weile noch und euer Denken wird gewaltsam nach oben gelenkt werden, die ihr nur in die irdische Materie verstrickt seid und euch von ihr nicht lösen wollet. Doch ihr werdet es tun müssen, denn Gott selbst wird euch alles nehmen, um euren Sinn sich selbst zuzulenken. Ihr Menschen zieht keinen Nutzen aus der schweren Zeit, die über euch gekommen ist. Ihr fragt euch nicht, was Anlass ist von Not und Trübsal. Und also wandelt ihr euch nicht, weil ihr euch selbst nicht erkennet. Und also hat die Not der Zeit noch keinen Einfluss auf euer Seelenleben gehabt. Und darum greift Gott zu schärferen Mitteln, um euren Sinn zu wandeln. Er nimmt euch alles, woran euer Herz hängt, sowohl Menschen als auch Besitz. Und dies in kürzester Zeit. Und so zeigt er sich in einer Weise, die scheinbar die göttliche Liebe vermissen lässet. Doch ihr Menschen selbst wollt es so haben, denn die Liebe Gottes erkanntet ihr nicht, als sie sich äußerte. Sein Wort, das die Liebeausstrahlung Gottes ist, habt ihr nicht angenommen und in eurer Blindheit nicht erkannt, dass Gott selbst euch in seinem Wort entgegentrat. Also kommt er in bitterem Leid, zwar wieder nicht erkannt von denen, die von der Materie gefesselt sind, denn diese suchen Gott nicht, und also können sie ihn auch nicht finden. Er offenbart sich wieder, doch in schmerzlichster Weise. Er kommt im Toben der Naturgewalten und lässet seine Stimme ertönen, gewaltig und furchterregend, und alle sollen ihn hören. Und wo diese Stimme ertönen wird, dort wird großes Elend sein nachher. Denn empfindsam wird er die Menschen treffen, die sich ihm nicht beugen wollen unter das Gesetz der Liebe und die darum seine Strenge fühlen sollen. Denn das Gesetz der Liebe wird missachtet bis zur Unmenschlichkeit. Gott hat die Liebe gelehrt stets und ständig. Sein Gegner predigt den Hass. Gott gab die Wahrheit den Menschen, sein Gegner durchsetzte sie mit Lüge und Irrtum. Und nun gewinnt der Gegner die Oberhand, weil die Menschen ihm Gehör schenken, während sie Gott ablehnen. Sie lassen die Liebe unbeachtet, sie streben nicht mehr nach der Wahrheit. Und ihr ganzes Handeln und Denken ist vom Gegner Gottes beeinflusst, so dass für die Wahrheit aus Gott der Mensch nicht mehr aufnahmefähig ist. Und dennoch offenbart er sich ihnen, auf dass sie ihn erkennen sollen. Denn es wird sein Wirken so offensichtlich sein, dass eine höhere Gewalt darin erkannt werden müsste. Doch nun setzen die Fragen und Zweifel ein über die Existenz Gottes, der das von ihm Geschaffene selbst zerstört. Und diese Unsicherheit nützen die Gott abgewandten Menschen, um den Kampf gegen den Glauben anzubahnen. Dazu bietet ihnen das Zerstörungswerk durch die Naturgewalten eine willkommene Handhabe. Und die Menschen der betroffenen Gebiete sind die Ersten, die ihren Ausführungen Glauben schenken. Sie verwerfen ihren alten Glauben und streben mit vermehrter Kraft wieder die Materie an. Das heißt, sie suchen möglichst schnell die früheren Verhältnisse herzustellen. Und diese Zeit ist durch schwerste geistige Kämpfe gekennzeichnet. Denn nun toben sich die Menschen aus. Wer im Besitz der Gnade ist, wer den Blick nach oben wendet und die ihm zuströmende Gnade entgegennimmt, der wird sich wohl dem Treiben fernhalten und mit Entsetzen den Gang der irdischen Geschehnisse verfolgen. Denn er erkennt Gott und er erkennt das Gottwidrige des menschlichen Handelns. und er sucht aufklärend zu wirken, wo immer ihm Gelegenheit geboten wird. Doch er wird wenig Erfolg haben, weil die Stimme der Welt ihn übertönt und ihrer lieber geachtet wird. So aber Gott seine Stimme ertönen lässet, können sie noch aufmerksam werden und dieser Mahnungen der Mitmenschen gedenken. Und es kann dies ihre Seelen retten. Denn die Zeit der Leiden nachher, die Not und karge Lebensführung, der schwer erscheinende Daseinskampf, kann insofern günstig auf den Menschen einwirken, als dass er die Liebe zur Materie verliert und das geistige Streben als Lebenszweck erkennen lernt. Doch die Mehrzahl wird mehr als je die Güter der Welt zu besitzen trachten und keine Mittel scheuen, sie zu erwerben. Und dann wird die Lieblosigkeit der Welt erst unverhüllt zum Vorschein kommen. Und es wird dies ein schreckliches Leben bedeuten für die noch liebefähigen Menschen. Denn sie werden ständigen Bedrohungen und Anfeindungen ausgesetzt sein und sich nicht wehren können, weil sie schwach und machtlos sind gegenüber denen, die der Welt zu Willen leben. Die Zeit wird hart sein, doch auch zu ertragen, wo die Kraft Gottes wirksam werden kann, wo der Wille der Menschen Gott zustrebt und der Mensch die Kraft von Gott anfordert. Denn Gott verlässet die Seinen nicht. Und je größer die Not ist, desto näher und fühlbarer ist seine Hilfe. Und daran werden auch die Mitmenschen die Kraft des Glaubens erkennen und, so sie nicht ganz verstockt sind, nachdenklich werden. Um eine jede Seele wirbt die Liebe Gottes und macht es ihr wirklich möglich, zum Erkennen zu kommen. Doch da sich der Mensch im freien Willen entscheiden muss, kann nur in Form von Leid auf ihn eingewirkt werden, so wie er den sanften Mahnungen und Warnungen kein Gehör schenkt. Und da die Menschen seines Wortes nicht achten, das ihnen leicht zur Erkenntnis verhilft, muss er nun seine Macht zur Geltung kommen lassen und in leidvoller Weise die Menschen zur Umkehr zu bewegen suchen. Es ist dies das letzte Mittel vor dem Ende und darum auch besonders schmerzlich für unzählige Menschen. Doch es ist vorgesehen seit Ewigkeit, weil die gesamte Menschheit in einem gottwidersetzlichen Willen steht, der nicht zu brechen ist durch die Sanftmut und Güte Gottes. Und so dieses Ereignis nicht eine Wandlung des Willens zu Wege bringt, gibt es auf dieser Erde keine Rettung mehr für die Seelen, und sie müssen die Folgen ihrer Widersetzlichkeit tragen. Es muss die Seele den Gang durch die Schöpfung der neuen Erde wieder gehen und ein unsagbar qualvolles Los auf sich nehmen, bis sie nach endlos langer Zeit wieder zur freien Entscheidung ihres Willens zugelassen ist. Amen.